Ja, hallo und herzlich willkommen zum Review-Podcast nach einem langen, langen Wrestling-Wochenende. Das 16-Karat-Gold liegt hinter uns. Ja, willkommen an alle im Chat, die jetzt live auf Twitch am Start sind. Alle, die es im VOD gucken, sind natürlich auch herzlich gegrüßt, aber nicht live dabei. Das heißt, auf eure Kommentare können wir bestenfalls in einem der zukünftigen Podcasts eingehen, aber gerne reinschreiben. Hallo Julian, schön, dass wir die Zeit nochmal... Ja, natürlich mit Handschlag, das muss sein. Das gehört sich so. Natürlich. Ja, wir haben uns nochmal die Zeit genommen, um ein wenig zu schnacken über die, ich glaube, 9 Matches am heutigen Abend. Ich bin mir etwas unsicher, es waren einige... mit Shotgun-Match, aber was, das werden wir natürlich nicht groß besprechen. 7. 7. Na guck. Ja, wir sind durch. Das ist richtig. Das ist das Fazit des Abends. Bis nächstes Mal. Zeig erstmal in die Kamera dein schönes Gesicht. Du hast da einen Sticker an der Stirn. Ich habe mein Gesicht ein wenig abgegradet, muss man sagen. Ja, kann man sagen. Mir wurde ein Sticker vermacht. Ja, und zwar, sieht man das? Ja, perfekt. Wunderschön. Ja. Nordino und Luca Di Leone, du bist großer Fan von der CSI-Pizzeria. Ja. So eine Pizza Hawaii würde ich mir da auch gönnen. Alles außer Hawaii. Und ich glaube, das würden sie dir genau so sagen. Ich frage sie nächstes Mal. Gerne. Vorweg ein bisschen Werbung. Wir haben gestern und heute ein paar Snippets aufgenommen mit dem einen oder anderen Wrestler, der einen anderen Wrestlerin. Die findet ihr bei TikTok, Insta. Ich glaube, bis morgen wird da noch neuer Content kommen. Ich kriege gerade den Daumen nach oben. Also habe ich nicht ganz so viel Müll gelabert wie sonst. Gut. Aber wir können es immer mit Live-Publikum machen. Die können es immer korrigieren, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Es ist eigentlich eine gute Idee, aber vielleicht auch eine schlechte, wenn wir denn Unsinn dann. Ne? Wir können auch einfach einführen, dass wir einen Telefonjoker haben im Podcast. Claudio muss sich immer bereithalten, ja. Ab jetzt. Finde ich gut. Er hat genickt. Er zeigt schon volle italienische Begeisterung. Hat gezeigt. Gut, lass uns reinstarten. Wir hatten tatsächlich wieder ein Shotgun-Match und ich war etwas überrascht. Es wurde wieder als Main-Event angekündigt. Sprich, entweder wir haben nur ein Match pro Shotgun-Folge oder die erste Shotgun-Folge mit Matches kommt erst raus, wenn sie nochmal irgendwo was gedreht haben. Ehrlicherweise weiß ich es gar nicht, weil ich die letzte, glaube ich, erst im laufenden Match mitbekommen habe. Deswegen konnte ich dir gar nicht sagen, ob es der Main-Event damals auch schon war oder nicht. Es war, bei beiden haben sie gesagt, das ist ein Main Event of Shotgun. Okay, also Dan hat es gesagt, jeweils. Außer er hat sich vertan. Also auch dadurch, dass sie ja jede Woche neuen Content bringen wollen. Das hat man dann heute auch grafisch auf der Leinwand bestätigt. Jede Woche 18 Uhr donnerstags. Ja, da seid ihr natürlich alle verhindert, das hoffe ich zumindest. Denn donnerstags um 18 Uhr ist auch jede Woche WIW. Richtig, das ist deutlich wichtiger als WXW Shotgun. Deutlich wichtiger. Also setzt eure Prioritäten, Leute, sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Buns, ich sag's euch. Ja, Grüße auch natürlich an den Chat, die hier auch schon fleißig reinschreiben, wie es uns geht. Ja, insgesamt ganz gut, ein bisschen müde. Insgesamt hatte ich ein sehr schönes Wochenende, aber ich glaube, da gehen wir dann nochmal ganz in Ruhe bei unserem Review-Podcast ein. Heute geht es ja vor allem, ich sollte Henny schreiben. Henny, wir gehen live, kannst du das bei TikTok und so noch posten? Ich sollte dir schreiben eigentlich. Das ist wieder klar, wenn man sich auf David verlässt, dann funktioniert nichts. Ich würde gerne dagegen argumentieren, kann ich aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach, als wäre nichts gewesen, ins Karat rein. Erstes Halbfinale Ahura gegen Thomas Shire. Die hatten beide auf Ahura gesetzt. Ich habe auch tatsächlich das Halbfinale getippt. Ich auch. Ja, wir haben eigentlich gleich getippt. Wir haben beide das Finale. Genau. Ich sollte recht behalten. wie immer. Ja, das war das Fazit des Podcasts. Ja, Ahura gewann gegen Thomas Shire. Ich sehe da eine Wortmeldung aus dem Publikum, Julian. Möchtest du da einfach mal hingehen? Die habe ich jetzt nicht gesehen. Die ging mir zu schnell wieder runter. Die junge Dame. Ach, die junge Dame, in der ersten Reihe. Ja, die wollte, glaube ich, noch ihr Fazit zu dem Match abgeben. Wir warten mal kurz. Ja, genau. Dann, Ahura gewann nach dem Small Package. Er hat Thomas Shire gekontert. Thomas Shire hat Anlauf genommen, um Ala Mendes mit seiner Lariat das Finale zu setzen. Ahura hat es dann mit dem Small Package gekontert und gewonnen. Aber wir gehen mal an unseren Anrufbeantworter, Außenbeauftragten, wie auch immer. Viel Erfolg. Hallo, hier spricht der Anrufbeantworter von David Parker. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Oh! Piep. Ja, wundervolles Match. Gar nicht cringe oder so, ne? Bester Moment des Abends? Was war denn der beste Moment? Als er dann rausgegangen ist. Der beste Moment war, als es vorbei ist. Ich glaube, das kann man als Fazit so gut festhalten. Ja, ich denke auch. Ja, Katha hat schon gesagt, Ahura hat so ein bisschen eine Verletzung gesellt und irgendwie dann aber doch nicht. Aber es zog sich so durchs ganze Turnier so ein bisschen durch. Ich glaube, du kannst deinen Außenauftrag dann auch wieder abbrechen. Ich glaube, es ist alles gesagt worden. Das weiß ich nicht. Ist alles gesagt worden? Bestimmt. Super. Gut. Danke. Ahura generell mit einer Armverletzung, die er gesellt hat, teilweise zumindest, ich sag mal dann, wenn es passt und er sich wieder daran erinnert hat. Ja, wenn er gerade selber nichts machen musste. Ja, auch, zumindest teilweise. Naja, wie hat dir der Opener, also beide Halbfinals litten natürlich ein bisschen drunter, dass in dem Match war sicherlich die Chance noch etwas größer, dass Ahura nicht gewinnt. Im anderen Halbfinale war sehr klar, dass es Tihani machen wird, aber beide Matches litten so ein bisschen drunter, dass man wusste, was passiert. Ja, das andere, wie du schon sagtest, ein bisschen mehr als dieses hier. Da war es nicht ganz 50-50, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Thomas Scheier auch öfters schon mal hier ist und durchaus auch ein Favorit auf möglichen Turniersieg und einen Titelmatch eben wäre. Ja, es zog sich auch hier wieder das durch, was wir gestern schon und vorgestern auch schon besprochen haben, dieses John Ahura-Booking. Ja. Das zog sich ja auch nach dem Match dann eigentlich noch weiter, weil natürlich war dann nicht gut, sondern Thomas Scheier hat dann endgültig irgendwie auch heel geturnt und Ahura nochmal umgekloppt, so richtig schön, nochmal auf den Arm gegangen, damit klar war, dass er eigentlich mit einem Arm ins Finale geht. Sollte er zumindest tun, ja, aber im Endeffekt waren es dann doch zwei Arme, weil er es vergessen hat bis dahin wieder. selbst die Info von Tommy Gießen kurz vor der Pause, dass er medizinisch gecheckt wird und wir noch keine Infos dazu haben. Stimmt. Selbst das hat ja keinen Unterschied mehr gemacht. Da gab es dann auch kein Update mehr. Später kam es dann einfach zum Match. Man hat da sehr viele Stories versucht anzuknüpfen, aber irgendwie hat man keine so wirklich durchgezogen, habe ich das Gefühl gehabt, was das angeht. Es war auch so ein bisschen eine Wiederholung vom letzten Jahr. Also wenn man sich daran erinnert, Ahura hat gefühlt immer eine Bandage mehr um seinen Körper gehabt im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es die Rippen, glaube ich. Oder? Genau, er war irgendwann im Bauch- oder Brustbereich. Ja. Ich weiß es nicht genau, was er da gesellt hat. Da hat er ja dann noch gegen Mendes verloren, aber eigentlich war es 1-1, außer dass es diesmal halt gereicht hat. Das können wir jetzt vorwegnehmen. Ich meine, ihr werdet die Ergebnisse kennen, wer hier den Podcast guckt. Also hoffe ich jetzt einfach, sonst Pech. Achtung, Spoiler. Achtung, Sphäre, zu spät. Ja, naja. War halt so. Ja, war halt so. Also, ja. Also ich war jetzt in dem Match noch nicht ganz so sauer, muss ich sagen. Okay, da kommt noch was. Also, ich, ja, können wir später beim Main Event darüber sprechen, dass ich mit der Story nicht ganz so zufrieden bin. Mhm. Das Match fand ich allerdings technisch gesehen, und wenn man Ahuras Ignoranz gegenüber einer Kayfabe-Verletzung rauslässt, fand ich das Match aber sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr hard-hitting, es war ein schöner Stil. Natürlich geprägt von der Vorgeschichte von den beiden auch so ein bisschen. Da war ich eigentlich wrestlerisch ganz zufrieden mit. Ja, es war in Ordnung. Ich meine, wenn du halt ein Babyface hast, das verkaufen soll, dass irgendwas wehtut, und dann hast du einen Thomas Scheier, der sorgt dafür, dass du irgendwie mal was verkaufst, dass dir was wehtut, weil dir wahrscheinlich wirklich irgendwann was wehtut. Scheier ist ja jetzt schon jemand, der, glaube ich, auch ganz gut zulangen kann. Mhm. Ja, war in Ordnung. Ich werde, glaube ich, nie der allergrößte Fan von Ahura-Matches werden. Von daher, naja. Aber wir konnten uns dann noch auf ein zweites Match freuen. Erstmal kam aber Dan Malmer mit einem Interview mit Bobby Ganz, und da müssen wir tatsächlich kurz zumindest ja nochmal auf gestern zurückblicken, denn Bobby Ganz hat nach dem Main Event Ilya Bloom angegriffen. Der hat sich dann bei We Love Wrestling heute am Nachmittag, also wir werden jetzt nicht die Show besprechen, aber da gab es ein Segment, in dem hat sich Ilya Bloom geäußert, dass er eine Herausforderung ausspricht für Bobby Ganz, weil der hat sich irgendwie angepisst gefühlt, weil ja, hat Bobby Ganz ja dann später auch nochmal gesagt, dass er halt nicht erwähnt wurde. Und es gibt die Herausforderung. Und man dachte schon, um Gottes Willen, heute gibt es nochmal ein World-Title-Match. Und dann stehen da Dan Malmer und Bobby Ganz. Und Bobby Ganz sagt, ja, ich habe hier noch einen alten Freund, Eric Stevens, und wir freuen uns auf unser Tag-Team-Match. Also ich zumindest für meinen Teil war ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Weil ich auch versucht habe, mich daran zu erinnern, ob in dem ersten Segment heute Mittag, also in der Wheel of Wrestling Show mit Bobby Ganz, ob da irgendwas gesagt wurde von wegen, es wird ein Tag-Team-Match oder wir machen ein World-Title-Match. Aber ich glaube, es wurde überhaupt gar nichts gesagt. Es klang erstmal nach einer 1-gegen-1-Herausforderung und dann... Es ergibt ja auch deutlich... Es ist natürlich Titel-Match auch. Es ergibt ja auch deutlich mehr Sinn. Ganz kurz die Frage, nee, es wurde nicht nochmal drauf eingegangen. Ich glaube, das war dann selbsterklärend, weil Ahura rauskam. Aber ja, es wurde nichts mehr dazu gesagt, dass er medizinisch die Freigabe hat. Zumindest hätte ich es nicht mitbekommen. Aber wenn ich dich jetzt... Gut, du bist ein schlechtes Beispiel. Danke. Soll ich Ihnen fragen gehen? Nee. Wenn ich jetzt jemanden beleidige und der sagt zu mir, wir klären das im Ring, würde ich ja davon ausgehen, dass wir das 1-gegen-1 im Ring klären und nicht, dass ich sage, du holst dir einen Freund und ich hole noch einen Cousin und dann gucken wir einfach mal. bin ich absolut bei dir. Ich habe das, wie gesagt, auch als 1-gegen-1 Herausforderung verstanden und dann auch direkt ein Titelmatch impliziert. Gut, ja. Genau wie 99% der Halle wahrscheinlich auch. Und das 1% hat dann geschlafen. Also ein Tag-Team-Match war zumindest sehr weit hergeholt. Ob jetzt Titelmatch oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber, ja, genau. Aber erstmal ein Singles-Match hätte ich jetzt auch gedacht. Genau, Tag-Team-Match war da nicht mit keiner Silbe erwähnt. Deswegen war das für mich auch ein bisschen, ja. Wo kommt jetzt Eric Stevens her? Dann dachte ich erst, okay, der geht gleich mit ihm zusammen raus und unterstützt ihn als Begleiter vielleicht am Ring. Und dann kam irgendwie hinten zum Vorschein gefühlt im vorletzten Satz, ja, Tag-Team-Match, sucht immer irgendeinen Partner. Ja, so ungefähr. Es kam dann natürlich auch ein Partner, aber da gehen wir, würde ich sagen, chronologisch dann rein. Dann kam nämlich erstmal das Halbfinale, Peter Tihani gegen Yamato. Ja, hier war noch klarer, dass natürlich Yamato nicht ins Finale gehen wird. Peter Tihani, der hat dieses Jahr die Rippenverletzung oder Bauchverletzung, man weiß es nicht genau, gesellt. Das war ein sehr gutes Match, hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat sie auch gesellt, möchte ich anmerken. Ja, hat er. Wirklich so gut wie durchgehend. Und nach jedem Match, wo man dachte, oh, da könnte man auch, weiß ich nicht, doof gefallen sein, hat er eigentlich doch sofort wieder sich den Bauch gehalten. Bei jedem Jubeln, bei jedem Arme nach oben strecken und so weiter. Das hat er echt gut gemacht. Und das ging auch schon an Tag 1 los, muss man dazu sagen. Oder muss ich dazu sagen, weil ich war an Tag 1 nach der Show bei ihm. Okay. Hab mir sein neues Shirt gekauft, hab kurz mit ihm gequatscht so ein bisschen. Ist ja auch ein schönes Design, muss man sagen. Aber abgesehen mal davon, habe ich kurz mit ihm gequatscht, so gefragt, oh, wie sieht's denn aus? Karat läuft, ja gut, ne? So klassischer Smalltalk. Sagte er schon, ja, bei dem Finish mit Ares hier, ne? Oh, ich glaube immer irgendwas verknackst im Magenbereich oder so. Ja, nicht direkt im Magen, so ein bisschen darunter, so. Mhm. Irgendwas zickt okay. Da schon so ein bisschen. Also er hat schon da den Grundstein dafür gelegt, muss man sagen. Also sehr konsequent. Ja. Von Anfang an. Ist ja auch ganz gut. Ich meine, ist ja auch irgendwo realistisch, ne? Wenn wir in irgendeinem anderen Sport auch drüber reden, 4 Matches in 3 Tagen, da tut ja auf jeden Fall irgendwas weh. Das bleibt ja gar nicht aus. Ja. Six-Man Tag Team Match war das dritte Match, nicht Lucha Rules, das hatten wir später noch. Wir hatten dieses Mal den einen, den sie Mandas nennen, mit den Tranquillos de Japón gegen Allen Angels und Planet Gojira. Am Ende musste Angels den Pin einstecken, war aber alleine im Ring gegen die anderen drei. Naito und Bushi haben ihn dann festgehalten, sodass er sich nicht erwehren konnte, als Mendes mit seiner gefürchteten Lariat ankam und so dann auch verlor. Ja, das Match war in Ordnung. Tranquillos de Japón, ja, haben sich beide nicht, also Naito hat sich in diesem Match wieder sein T-Shirt angelassen, hat auch wirklich wenig gezeigt. Die beiden haben auch Mendes wiederholt irgendwie stehen lassen, also wirklich klar gezeigt, nö, du bist eigentlich kein Teil von diesem Team, so wir beide, das ist jetzt so eine Zweckgemeinschaft. Ja, war auch kein Feel-Good-Moment am Ende irgendwie, dass er dann doch mit diesem komischen Faust-Großschlag oder was machen konnte. Hat mir alles in allem nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, es war eher so ein 1-gegen-3 Handicap-Match im Endeffekt, weil Mendes den Großteil geworkt hat, muss man feststellen. Ja, auch das stimmt. Dann Bushi angefangen. Ich glaube, der war danach auch nicht mehr drin nach seiner ersten Ausrichtung. Nee, ich glaube auch nicht. Dann war, glaube ich, Mendes drin, dann kurz Naito und dann wieder Mendes oder war Naito und dann Mendes direkt bis zum Ende durch? Ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung. Also Naito hat auch wirklich nicht viel gezeigt. Ich glaube, der hat ein, zwei Mal die Ringmatte berührt und ansonsten wirklich nicht viel gemacht. Und eins davon war, glaube ich, seine Liegeposition, die er einmal statt einem Dive nach draußen gezeigt hat. Ansonsten hat er sehr oft zwischen stehen und sitzend auf dem Apron die Position gewechselt, ja. Nachdem ob gerade mal jemand angestürmt kam. Er hat es auch nicht verkauft, wenn er geschlagen wurde. Also da kam einer dann angestürmt und dann ist er, statt aufrechter Position, hat er sich dann so ein bisschen auf Seil, ja, so angelehnt. Sind dann so immer ein Zentimeterchen sich wieder aufgerichtet im Laufe der Zeit. Also. Ja, und dann den Rest des Matches hat er dann ein bisschen ins Leere gestarrt, so wirkt es auch. Also, das stimmt. Ja, das ist ja auch, boah. War, glaube ich, für ihn genauso anstrengend wie für mich in der Situation. Ja, könnte hinkommen. Ungleich besser war aber dann das vierte Match. Chihiro Hashimoto gegen Dani Luna. Fantastisches Match, hat richtig viel Spaß gemacht. Die beiden haben sich auch nichts geschenkt, also da ging es ordentlich zur Sache. Hat mich sehr gefreut, dass Hashimoto dann auch für Femme Fatale als zweite nach Mercedes Martinez angekündigt wurde. Ich glaube, da haben wir, ja, Mercedes Martinez ist schon ganz ordentlich, aber Hashimoto freue ich mich richtig drauf. Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das war eine deutliche Steigerung. Also Hashimoto hat echt abgerissen am gesamten Wochenende. Ja, ich wollte gerade sagen. Also alles, was sie gemacht hat am Wochenende, waren echt Banger-Matches. Und da freue ich mich auch schon sehr, sie im Herbst wiedersehen zu dürfen. Ja. im Rahmen des Fanfals, wo jetzt zwei angekündigt sind, fürs Tag Team Turnier noch gar nichts und auch für das König Catcher noch gar nichts. Ist richtig. Das heißt, auch da würde ich schon wieder drauf spekulieren, man hat mit der Women's Division vielleicht sogar ein bisschen was vor, wenn man das hier so priorisiert präsentiert in diesem Fall. Ja. Der Julian muss mir ins Mikro sprechen, sagt mich hier, er hört nur Ferl. Das ist schade, denn der Julian hat gesagt, dass er sich sehr darauf freut, sie im Herbst wiederzusehen. Alles andere. Ich drehe es mal um, vielleicht ist es so rum besser. Es ist tatsächlich leise. Ist das an überhaupt? Hallo, hallo? Ja, ich bin eins, du bist zwei. Okay. Dann. Hallo? Ja, jetzt ist vielleicht. Vielleicht gehe ich einfach näher ran oder spreche ein bisschen lauter. Ich bin auch ein bisschen stimmgeschädigt, habe ich das Gefühl. Geschädigt kommt auf jeden Fall. Ja, hin. Geschädigt definitiv. Mhm. Gut, ja, aber du hast ja vor allem gesagt, dass du dich freust, Hashimoto wiederzusehen, hast sie nochmal sehr gelobt, zusammenfassend jetzt gesagt, war das ja so dein Punkt, den du gebracht hast. Ja, definitiv, genau, da freue ich mich drauf und bin mal gespannt, wie gesagt, die Women's Division, die scheint ja wieder im Aufbau zu sein, ja. Mit dem inoffiziellen Women's Title bei Jane Nero und zwei angekündigten Damen fürs Femme Fatale, scheint es ja über das Jahr in eine Richtung zu gehen. Ja, und wir hatten heute Jessie J mal wieder da. Jessie J war da, Oshi war auch mal wieder da. Oshi war da im Ja, genau. Shotgun-Match. Shotgun-Match war es, genau. Ja. Da, ja, ich hoffe auch, dass man da dann ein bisschen mehr erwarten kann. Die Quantität an Damen, die in diesem Wochenende da waren, ist ja zumindest ein bisschen mutmachend. Ja. Ja. Dann. Hat Dani Luna übrigens auch eine Kandidatin, die ich im Fanfatal sehen würde, möchte. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, was TNA vorhat in puncto Tapings und so. Aber ja, klar, warum nicht? Alles ist besser als Femme Fatale zu booken, einer Dame einen Sieg zu geben, die man danach nicht mehr wieder sieht. Also von daher warten wir mal ab. Ja, ergibt Sinn. Ja, gut. Match 5 war dann Sapphire Reed an der Stelle. Match 5 war dann Ilya Bloom und Minoru Suzuki, der tatsächlich rauskam. Bloom sagte dann, ha, smart, dass du jemanden genommen hast, zu dem ich aufgeschaut habe. Jetzt habe ich mir einen ausgesucht, zu dem du aufgeschaut hast. Bobby Ganz und Eric Stevens dann also gegen Ilya Bloom und Suzuki. Ja, Ilya Bloom und Bobby Ganz wollten ihre Auseinandersetzung im Match miteinander klären und so kam es, wie es kommen musste. Suzuki hat Stevens gepinnt. Ja. Also das habe ich dann am wenigsten verstanden. Was ist das denn? Nun, das heißt, die Fehde geht weiter? Ja, hoffentlich. Nein, ich weiß, also keine Ahnung. Aber komm, das war doch, also das ist ja der größte Schwachsinn an der ganzen Geschichte gewesen, oder? Also das, ja. Wie ergibt das Sinn? Gar nicht. Gut, ja. Weiter. nee, also ich fand schon die Ansetzung des Tag-Team-Matches irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Also waren wir uns ja gerade einig. Und dann war es ja so, ich habe mir wen ausgesucht aus deiner Historie. Ja, ich habe auch wen aus deiner Historie. Mhm. Und die verstehen sich dann, wo ich dann, Ilya Bloom eben mit Eric Stevens und Bobby Ganz hatte wohl auch nicht das Problem mit Suzuki, der vielleicht ein bisschen mit ihm, aber wahrscheinlich auf einer kompetitiven Ebene. Ja, die größten Spannungen gab es zwischen Stevens und Bobby Ganz eigentlich. Ja, genau. Wo man sich dann auch fragt, okay, hier den Typ, den möchte ich aufs Maul hauen. Bist du dabei? Ja, alles klar. Wo es ja auch in dem Wechselinterview dann noch hieß, wenn du in den Kampf gehst, da komme ich mit in den Kampf rein. Ja. Ja, am Ende hat man es gefühlt nur dazu genutzt, dass Ilya Bloom Stevens nochmal einen kleinen Abschied geben konnte, der sich seine Please Come Back Chance auch abholte. Ja. Und das war irgendwie der ganze Sinn hinter der Story. Also mich würde es jetzt wundern, wenn sie da noch irgendwie mehr draus machen. Es wird wahrscheinlich auch einfach für beide nochmal, also für Bloom und Ganz, ein Feel-Good-Moment für sie persönlich gewesen sein, dass sie halt eben mit zwei Vorbildern nochmal in den Ring steigen durfte zusammen und gegeneinander. Also ja, ist vielleicht auch nochmal ein schöner Moment für die beiden. Ist storytechnisch natürlich ein bisschen sehr dünn alles gewesen. Ja, lassen wir es so stehen. Ich glaube, da haben wir ja alles kritisiert, was man kritisieren kann. Von daher, so groß war das Match jetzt auch nicht, dass es, glaube ich, wert wäre, das noch weiter auseinanderzunehmen. Vorletztes Match, da hatten wir dann die Lucha Rules. Es war, ja, wie immer, fantastisch. Also, es wurde ordentlich abgerissen. Wir hatten Mala Fama, also Toxin und Ares, mit Ricky Sosa, dem European Champion, der es von TNA zurückgeschafft hat nach Deutschland, gegen Spiderfly, Soltan und Titus Alexander. Hier hat man alles richtig gemacht, denn Ricky Sosa hatte eine Remix-Version, ich glaube, von Dan Mallmann selbst zusammengestellt. Ich sehe das Nicken aus dem Publikum, fantastisch. So? Ja, Dan Mallmann hat sich persönlich darum gekümmert, ich glaube, damit man einfach die Rechte hat und nicht im Nachhinein noch alle möglichen Videos bearbeiten muss oder. Ja, cool. Das Bang Bang Sosa Sosa, wer es schon mal mitbekommen hat, war beim Publikum auf jeden Fall krass over. Ich habe auch schon den gesamten Song zitiert, es wiederholt sich ab da nur noch. Das Original hat auch ein bisschen mehr Text, ist allerdings ein bisschen hip-hopiger. Ja, ja, genau, aber der Song jetzt von Dan hatte wirklich nur das Bang Bang Sosa Sosa. Das reichte. Es reichte dem Publikum vollkommen aus. Und dementsprechend hat man auch alles richtig gemacht, denn Sosa hat am Ende den Pin geholt, sodass man die Musik nochmal abspielen konnte, 6 Minuten lang. Bang, bang, Sosa, Sosa, während das Geld zusammengesammelt wurde, was in den Ring flog. Es war eine ganze Menge. Ich glaube, die hatten fast 2 komplette Getränkebecher voll, also so Plastikbecher. Ich kenne jemanden, der bei uns oben saß, der auch sehr viel Kleingeld losgeworden ist, möchte jetzt keine Namen nennen. ich nenne keine Namen, alles gut. So, von daher, Win-Win sozusagen. Aber ist alles mit einem gezielten Wurf an Ares Kopf losgeworden, das kann ich bestätigen, habe ich genau gesehen. Wie hat dir das Match gefallen? Also ich glaube, ich weiß nicht, jeden Move da irgendwie auseinanderzunehmen ist müßig, weil es gab sehr viel, aber es waren natürlich auch sehr coole oder gute, sehr geeignete Leute für diese Art von Match. Ja, es ist das typische, also das ist eigentlich schon schade, dass man so darüber sprechen muss, das typische Lucha Rules Match am Karat nach 3 Tag, was halt die Hütte immer abreißt und hohes Tempo hat, viele krasse Aktionen, viele High-Flying-Aktionen, viele High-Risk-Manöver. Gefühlt jeder ist nach draußen gesprungen, bis auf den Referee. Das fand ich sehr schade. Ja, der wurde aufgefordert. Alle 6 standen irgendwie draußen. Also ja, dann auch so ein bisschen geschmolzen. Nee, mache ich nicht. Keine Sorge. Er hätte ja zumindest diesen Anlauf nehmen, klettert dann irgendwie durchs Seil und ach nee. Keine Oder Ahnung. Stolpert einfach raus. Irgendwie sowas wäre auch lustig gewesen. Aber ist ja super eigentlich, dass sich ein Referee zurückhält. Die sollten ja eigentlich auch nicht im Mittelpunkt stehen. Nein, alles gut. Aber ja, wir haben viele Aktionen nach draußen gesehen. Ja, in dem Match war es natürlich am Ende egal, wer gewinnt. Deswegen nimm den, dessen Musik so ist, dass das Publikum komplett ausrastet. Alles richtig gemacht. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es dazwischen noch einen kleinen Downer gibt. Also so in puncto nochmal runterkommen, weil danach war das Finale. Da haben aber Ahura und Peter Tihani auch selbst ein bisschen für gesorgt, weil die ersten 10 Minuten, ich glaube, es gab 3 Aktionen in den ersten 10 Minuten. Lucha Rules Match, bevor Verzeihung. Wir ganz kurz. Ricky Sosa als European Champion war ja jetzt so häufiger im Gespräch, von wegen, dass er möglicherweise uns verlassen könnte. Okay. Jetzt, wo der Titel ja nicht auf dem Spiel stand, er den weiterhin hält, gehe ich jetzt davon aus, dass er erstmal zu erhalten bleiben wird. Ja gut, ich meine, TNA-Verträge sind ja nicht exklusiv. Das ist richtig, aber das heißt ja nicht nur, dass er bei TNA unterschreibt. Klar, wenn er jetzt... Es gibt ja auch bestimmt anderes Interesse. Ja, da muss man abwarten. Ich weiß nicht, ob es schon so groß ist, dass er direkt einen WWE-Vertrag bekommt. Wenn das der Fall sein sollte, sollte die WXW schon gucken, dass er den Titel vorhin nochmal abgibt. Das wäre sonst ja schade, weil, wie gesagt, wir haben schon öfter über den ersten Run damit gesprochen. Also der Marius Al-Ani-Run war halt dem Titel nicht so zuträglich. Von daher sollte man jetzt gucken, dass man da eher auf Nummer sicher buckt. Ja, da würde ich aber zustimmen. Der wird sicherlich noch den einen oder anderen Auftritt haben. Sehr gerne. Gehen wir ins Finale? Jawohl. Gut, wir haben es ja schon gesagt, Ahura und Tihani hatten jetzt nicht einen Start, wo man jetzt sagen würde, die legen los wie die Feuerwehr. Eher im Gegenteil, ich weiß nicht, was das Gegenteil wäre. Aber die legen los wie die Kerze auf dem Nachttisch, die über Nacht vergessen wurde und langsam das ganze Schlafzimmer anzündet und dann das Haus. Und dann kommt die Feuerwehr. Fantastisch. Vielen Dank, habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, es war am Ende die Krönung des Bookings des Ahura, der weiterhin aus allem auskickte, gegen nichts aufgab, sich aus einer hartnäckigen, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Submission holt, halt gegen den Arm. Ich weiß jetzt nicht ganz genau mehr, was es war. Aber Tihani hatte ihn ich glaube, es war ein Kimura-Lock. Ja, vielleicht war es ein Kimura-Lock. Tihani hatte ihn auf jeden Fall in einem Submission-Griff und man dachte, oh, vielleicht könnte es soweit sein. Dann kam sein 2. Salamandra und dann war es um Peter Tihani auch geschehen. Und Ahura, nach König der Catcher tatsächlich dann auch der Karatsieger. Ja, ich glaube, wir haben dieses Wochenende schon sehr, sehr oft über das John Ahura-Bücken gesprochen, auch wieder an der Stelle wieder. Es ist mir zu viel, es ist mir zu übertrieben gewesen einfach insgesamt. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, also so ein Booking ist natürlich für Leute in der Halle immer fantastisch, weil wenn du halt mitfieberst und der kickt aus, ne, und nach jedem 2-3-Viertel-Count kannst du da ausrasten und oh, Gott sei Dank hat er nicht verloren und muss seine Karriere nicht beenden. Da sind wir beide auch nicht 100%ig subjektiv, weil wir, glaube ich, nicht die allergrößten Ahura-Fans sind, so ist es nun mal. Es war drüber und ich glaube, hätte ich es mir zu Hause angesehen, hätte ich es auch noch fragwürdiger gefunden. Aber wir haben ja nach der Show schon mit dem einen oder anderen WXW-Menschen auch gesprochen und die fanden das ganze Wochenende und auch die Entscheidung am Ende sehr, sehr gelungen und ziemlich perfekt. Kann man sicherlich so sehen. Ja, die Reaktionen in der Halle sind ja das, was das Geld bezahlt und die Reaktionen in der Halle waren ja fantastisch. Beide fantastisch, also von daher. Da gab es sicherlich noch den einen oder anderen mehr, ja, aber natürlich. Aber insgesamt, die Halle ist ja komplett ausgerastet. Mein Ahura ist das große Babyface und das haben sie damit nochmal zementiert. Peter Tiani kam dann auch nochmal zurück in den Ring, hat einen Angriff angedeutet. Am Ende gab es einen Handshake, hat ein Mikro genommen, hat ihn gefragt, oder hat ihm gesagt, if you want to be the face of the promotion, you have to stay. So what's it gonna be? Are you staying or are you leaving? Dann Ahura auf perfektem Englisch gesagt, I'll be completely honest. Denkst du, ich schaue ab nach so einem Wochenende oder was? Zitiert. Ich hatte gerade kurz die Angst, dass Ahura gerade wirklich neben mir sitzt, weil es 1:1 genauso klang. ja, und damit hat man eigentlich auch die komplette Story schon wieder, für nichtig erklärt, weil diese Gesamtgeschichte von wegen Ahura beendet seine Karriere nach dem Karat, hat sich ja jetzt erledigt, weil er beendet seine Karriere nicht, weder nach einer Niederlage noch bei dem Sieg. Also ich war mir ja nicht sicher, aber ich wurde ja von einigen Teammitgliedern auch eines Besseren belehrt, dass er wohl gesagt hat, er beendet seine Karriere auf jeden Fall. Ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, aber die war halt auch ewig lang. Von daher sei mir verziehen, dass ich da vielleicht nicht jedes Wort 1:1 im Kopf hatte. Auf der Seite, ich habe es dir ja auch schon gesagt, stand allerdings, dass Ahura seine Karriere beenden wird, wenn das Karat nicht gewinnt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass der gute Ahura in seiner Promo den Fehler gemacht hat, das nicht klarer zu benennen. Ich denke nicht, dass das von Anfang an so geplant war, dass man da jetzt den Rückzieher mitmacht. Es war halt am Ende die einzige größere Story, die ins Karat reingeführt hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, also ich erinnere mich noch ziemlich gut an den genauen Wortlaut oder den relevanten Wortlaut, sag ich mal. Gut ab. Seine Aussage war so ziemlich genau, beim Karat ist für mich Endstation. Okay. So, und das war eben nicht mit, falls ich verliere oder falls ich irgendwo ausscheide, wer mich besiegt, beendet meine Karriere, sondern der Satz war, das Karat ist für mich Endstation. Deswegen war ja auch die Aussage, er trainiert nochmal 3 Monate, gibt alles, kauft sich neues Gear dafür und gibt Vollgas, um dann nochmal eben anzugreifen für dieses Turnier. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, er wird seine Karriere beenden. Ich hätte es komisch gefunden, hätte er seine Karriere beendet und das Turnier gewonnen und freuen auch den König der Catcher und wäre dann gegangen, wo es ja erstmal dann, ne, ja, so wirkte. Das ist aber gut, dass ich das falsche in Erinnerung hatte, weil ich hätte das Tippspiel komplett anders aufgebaut, wenn ich das gewusst hätte. Ja, super, toll. Hätte ich das mal vorher mit dir geteilt, super. also, du hast es auch gesagt, das ist auch so ein guter Punkt, dass das wirklich die einzige Story war, die in das Turnier reingegangen ist. Du hast alle Champions, also die Shotgun und European Champions, rein theoretisch drin gehabt, ne, mit Ricky Sosa natürlich eben dann nicht mehr. Gut, da kann, ja. Da kann WXW jetzt natürlich nicht viel für. Aber sie haben ihn trotzdem ins Turnier gepackt, also es hätte wenig Unterschied gemacht. Genau. Ja. Der war jetzt auch nicht in besonders vielen Stories drin. Ich glaube, in tatsächlich gar keiner. Beide nicht. Also die letzte Story von Cash, ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, die letzte Story war Hector. Ja. Danach waren es mehr oder weniger zufällige Titelverteidigungen. Einmal hat ihn natürlich M4 krass provoziert, aber ja, das ansonsten, war schon das war heftig. Wild. Aber ansonsten war es, glaube ich, alles sehr random, was da passiert ist. Und Ricky Sauce hatte noch gar keine Story. Der hat den Titel einfach. Ja, ich glaube, das war das Four-Way zuletzt, ne? Das ist den Titel oder Freeway. Freeway, das Freeway genau. Da war ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wer dann da nicht mit drin war. Aber noch eine vierte Person, die man kurzfristig nicht mehr ersetzt bekommen hat. Ja, irgendwie so. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Genau, World Title Match, haben wir ja auch schon alles drüber gesagt. Ich meine, klar haben Bloom und Man das so ihre Vorgeschichte, aber es war jetzt nicht die große Story. Tag Team haben wir gestern auch drüber gesprochen, war ein super Match, aber zog sich jetzt auch einfach viel zu lange. Es war so das Einzige, was so über den ganzen Karat schwebte, war eigentlich, beendet Ahura jetzt seine Karriere oder nicht. Also ein bisschen war es irgendwie 16 Karat Ahura dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Rest war halt wirklich wenig Story-relevant. Also die einzige Story vielleicht noch nebenbei war Peter Tiani, der irgendwo seinen Faceturn gemacht hat in diesem Turnier. Das stimmt, spätestens jetzt mit dem Handshake genau, am Ende. Genau. Ja, da muss man natürlich nochmal fragen, okay, jetzt wo Vorwerk dann auch bei Planet Kojira ist. Da müssen sie nochmal anknüpfen, weil sonst bin ich sehr enttäuscht. Einmal mehr. Ja, doch schon. Ansonsten war es halt im Endeffekt ein Showcase-Turnier. Und Ahura, der Ja, es drehte sich alles um Uhura. Alles andere war nett anzusehen, war auch gut. Also, ja. Ich sag mal, das gut. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das Niveau recht hoch war, so. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber es fehlte im Vergleich zu den vorhergegangenen Jahren alles drumherum. Also, eigentlich war das Einzige, was wirklich spannend ist, was passiert um Uhura. So. Und am Ende hat er halt gewonnen. Ich bin mir sicher, dass das für Event-Zuschauer auch eine super Sache, ein super Wochenende gewesen ist. Ne? Wenn man sich wirklich die drei Shows oder die drei Tage und da alle Shows angeschaut hat, ohne irgendwie Kontext zu haben, weil es gab eben auch eben nicht viel Kontext. Da hat man wrestlerisch auf jeden Fall seinen Spaß dran gehabt, ist auch voll auf seine Kosten gekommen, ob jetzt live in der Halle oder von zu Hause aus. Für beispielsweise uns beide jetzt aber, die so ein bisschen in den Storys damit drin sind und die Shows regelmäßig verfolgen, ist da halt nicht viel mit Inhalt gewesen, was halt ein bisschen schade ist, finde ich, wenn man langfristig Leute ans Produkt binden möchte. Ja, voll. Wie gesagt, die letzten Jahre war deutlich mehr drin. Man hat, ich weiß, da habe ich auch schon drüber gesprochen, aber man hatte irgendwie zu viel Zeit. So, man hatte alles schon aufgebaut und teilweise auch das große Ende der Storys schon hinter sich und dann waren aber noch 2 Monate. So, ja, das Karat-Gefühl. Back to the Roots war schon alles vorbei. Und ja, hier Hamburg war ja, also eigentlich ist Dead End ja wirklich auch immer eine Riesenshow, wo einiges passiert und das war dieses Jahr auch so. Also will jetzt nicht nochmal alles zurückdrehen, aber was wir vor 2 Monaten noch befürchtet hatten, ist einfach auch so am Ende gewesen. So, naja. So, ich habe hier noch ein paar Fragen, die hier im Chat stehen. Bitte gerne. BXW Women's Championship wieder irgendwie aktiv oder so? Offiziell nicht, aber ich sag mal, Jane Nero wird sie in Nicht-Kayfabe-Sicht natürlich nicht einfach so mitschleppen, ohne die WXW da irgendwie mit im Boot zu haben. Deswegen ist davon auszugehen, dass da was passieren wird. Da freue ich mich auch sehr drauf auf das erste Titelmatch zwischen Robert Dreisker und Jane Nero. Das wird super. Wahrscheinlich. Claudio freut sich auch, wenn Dreisker dann in 4,5 Minuten gewinnt nach der Dreisker-Bombe. Und dann vereint er diesen Women's-Title mit dem Tag-Team-Titel nochmal. Um Gottes Willen. Ja, wird herausragend. Ein Women's-Tag-Team-Titel bei WXW. Nein, ich freue mich da wirklich tatsächlich sehr drüber, weil die Women's-Division einfach sehr kurz geraten ist letztes Jahr. Und wenn es dieses Jahr in eine andere Richtung geht, und das sieht mir mit dem Ankündigung für Femme Fatale und der Wiederauferstehung des Women's-Titles schon sehr danach aus, dann freue ich mich drauf, auch ein paar namhafte Damen, vielleicht auch ein paar Lokale, vielleicht auch ein paar Eigengewächse bei WXW im Ring zu sehen. Ja, ich klopfe 3-mal auf Holz und dann machen wir weiter. Ricky Sosa hat keinen Charakter und keine Story außer Bang Bang Sosa Sosa. Ich würde da mitgehen, auch wenn man sich damit sicherlich unbeliebt macht. Ich finde Ricky Sosa auch nicht halb so spannend wie, glaube ich, viele, viele andere Leute. Aber er ist over. Aber das Gleiche könnte man auch über Uhura sagen, da verstehe ich es genauso wenig. Ich finde ihn wrestlerisch sehr stark, muss ich sagen. Also in dem Lucha Rules ist er mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Er hat gut mithalten können, trotz seiner extremen Größe in dem Fall. Mit 1,96 oder was. Aber er ist ja eigentlich auch eher ein Flyer. Also trotz seiner Größe ist er kein Powerhouse. Nein, aber er ist ja trotzdem gut mitgegangen, obwohl die anderen ja deutlich kleiner und deutlich schneller sein sollten, sollte man meinen. Ja. Ne, wendiger, agiler unterwegs. Ob er keinen Charakter hat und keine Story, also gut, keine Story ist klar, der hat den Titel gewonnen oder kam vor 3 Shows oder sowas in die WXW mit dazu. Hat jetzt einen Titel gewonnen, klar. Und sein Theme-Song ist over, auch in den Indies, sicher. Aber jetzt einen Charakter und vor allem die Story zu geben, ist ja die Aufgabe der WXW erstmal. Charakter kann er vielleicht mitbringen, aber die Story, was willst du machen in 3 Stunden? Ich vermute jetzt einfach, was mit Charakterausstrahlung gemeint ist und dann würde ich da halt mitgehen. Also immer, wenn ich diese Backstage-Vlogs gesehen habe, dachte ich mir, oh, also ist jetzt keiner, der mich jetzt groß überzeugt. Aber, jo. Ist Planet Gojira Heel oder Face? Ja, klar, Heels. Eindeutig Heels. Grind ist auch nicht Heel. Also ich glaube, mit Nick Schreier kannst du gar nicht Heel sein. Lawrence Roman ist ein bisschen heeliger unterwegs. Das ist ja die Dynamik, die wir gestern besprochen haben. Aber spätestens mit Vorweg jetzt ist Planet Gojira ganz klar Heel. Die hätten den Titel ja Kayfabe nicht gewonnen. Hätte Vorweg nicht eingegriffen. Von daher richtig. Ganz klar. Also wer mit Vorwerk zusammen ist, zumindest im Kontext Wrestling-Shows, der ist ein definitiver Heel. So ist es. Hat man noch etwas zwischen Tieren und Vorwerk gehört? Gar nichts. Selbst im Merchandise-Bereich haben sie sich nicht geprügelt. Nee. Nee. Aber Backstage gesehen, aber da waren wir jetzt nicht dabei. Aber wie gesagt, da hoffen wir, dass man da noch ein bisschen was zu erzählt. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Sachen für TikTok etc. gedreht, aber das Turnier war dann damit vorbei. Ich habe einen Aufkleber bekommen. Du hast einen Aufkleber auf die Stirn bekommen, fantastisch. Uhura wurde gefeiert, war dann auch schnell weg aus Merchandise-Reich, das hat mich auch ein bisschen über, aber irgendwie passt das. Ja, das fand auch ich auch super merkwürdig, dass der Karatsieger letztes Jahr mit Manders, der war ewig lang noch da. Manders ist immer ewig da. Ja, das stimmt natürlich, aber der war ja wirklich, den musste man ja aus der Halle rausschleifen um 2:30 gefühlt. Und ein Ahura, der ist ja gefühlt erste Möglichkeit, die Tür öffnet sich nach draußen hin und oh, ja, ich schnappe mir meine Pokale und bin weg. Ja. Das finde ich super schade, weil vor allem Karat ist ja eigentlich nochmal, und Karat-Gewinner ist ja auch nochmal was, wo die Fans dann sich auch gerne mal anstellen und auch gerne mal Merch kaufen und eine Runde quatschen. Das finde ich super schade, dass er die Chance einfach liegen lässt. Naja, es ist, wie es ist. Ahura ist Sieger, bleibt weiterhin, wird dann also neuer Number One Contender für Ilya Bloom. Das ist natürlich ganz spannend, weil die beiden haben eine längere Vorgeschichte und die haben jetzt nicht. Also da wird es mit Sicherheit, das könnte nochmal interessant werden, sagen wir es mal so. Bin sehr gespannt, was sich jetzt noch in den Shotgun-Shows ergibt. Ich lese noch, ist das Wochenende jetzt fertig? So ist es, wenn wir diesen Podcast beenden, ist für uns das Wochenende dann wirklich auch erstmal fertig. Ich frage mal in die Runde, gibt es hier noch... Gibt es noch Zuschauerreaktionen? Soll ich nochmal rumgehen? Top-Moment, Flop-Moment des Wochenendes. Flop-Moment, Ahura Sieg. nee, stimmt nicht. Flop-Moment sicherlich, boah, weiß nicht, ob es Moment ist, aber Naito war für mich wirklich der Flop des Wochenendes. Top-Moment, ich gehe einfach mal, ich sag mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mein absoluter Top-Moment war, aber so ein bisschen die Überraschung, das Match von M4 am Nachmittag. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja. Ich habe leider, Claudio, vielleicht kannst du mir nochmal den Namen sagen. Weißt du es zufällig? Nathan Black? Nathan Black gegen M4 in der Nachmittagsshow. Also wer das Abo hat oder auch nicht hat, abonnieren dann. Schaut euch die Love Wrestling Show an, sobald sie draußen ist. Oder im VOD müsste die ja zu sehen sein, nehme ich mal an. Auf Thriller oder was auch immer. Schaut es euch an, das war wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Und das Dieter Schwarz-Match vom Nachmittag, das war tatsächlich auch... Das hätte ich sonst genannt. Ja, okay, entschuldige. Ja. Nee, dann also das Dieter Schwarz-Match... Entschuldigung. Das Dieter Schwarz-Match gegen... Ja, diesen Jeremy Wyatt. Jeremy Wyatt, ja, genau. Der verschollene Bruder der Wyatt-Family. Das war auch ein herausragendes Match. Nicht nur aufgrund des Wrestlings, das war grundsolide. Aber primär aufgrund... Überhaupt nicht aufgrund des Wrestlings, es war halt nur solide. Ja, primär aufgrund der Zuschauerinteraktion mit Dieter Schwarz. Und das war absolut großartig. Okay, ich lese gerade, ist auf WXW auch schon zu sehen. Also wer es hat, gerne mal reinschauen. Die beiden Matches, absolute Empfehlung. Ja. Waren so kleine Highlights des Tages. Auf jeden Fall. Ja. Flop-Moment bin ich leider bei Naito absolut bei dir. Also das hat sich aber das Wochenende komplett gezogen. Ja, ich glaube, wir haben oft genug drüber gesprochen, dass Naito einfach drüber ist, körperlich und... Das hat man heute auch nochmal in diesem Tag-Team-Match versucht zu verdecken. Es ist trotzdem aufgefallen und die Please-Come-Back-Chance, die habe ich nicht verstanden, außer mit seinem Status als großer japanischer Wrestler. Ja, das ist es halt. Naja, gut. Sonst noch Fragen? Irgendwelche Anmerkungen aus dem Publikum? Soll ich nochmal rumgehen? Ich sehe Kopfschütteln. Dann, Julian, danke ich dir. Danke auch allen anderen. Aber das Overlay ist noch da. Jetzt ist wieder da. Ja, jetzt kann man auch wieder an. Gut. Ja, sorry. Es ist leider das Hotel-WLAN, das ich nach einer Stunde neu verbinden möchte. Ja, es tut uns sehr leid. So. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, weil sonst ist mein Laptop gleich dran. Tippspielauflösung. Gut, dann machen wir es ganz kurz. Nach dem ersten Tag hatte ich einen Punkt Vorsprung. Das konnte ich gestern auf 3 erweitern. Dann haben wir gesagt, Karat-Sieger bringt 3 Punkte. Das Halbfinale hat mir nun mal gleich getippt. Ja. Kommt nichts für. Ich habe extra angefangen, um es sportlich so fair wie möglich zu machen. In jedem Fall hätte es mir auch nichts gebracht, anders zu tippen, weil dann wäre ich ja schon vorher raus gewesen. Ja, wir haben ja beide das Richtige getippt. Ahura gegen Tiani im Finale. Möchtest du auflösen, ob du... Ja, mach ruhig mal. Okay. Darfst du das ruhig machen. Ups. Ich hatte Ahura getippt, weil Experte. Du hast Tiani getippt, weil dumm. Dementsprechend... Darfst du jetzt schön in den nächsten Wochen ein paar erstellte T-Shirts? Die müssen wir natürlich noch einen Auftrag geben. Müssen uns auch noch überlegen, was wir genau draufschreiben, wie wir es gestalten. Gut ist bei mir, direkt wo ich wohne, 2 Schritte nach rechts, ein T-Shirt-Laden. Die machen privatisierte T-Shirts. Ich gucke mal, was die so kosten. Nennen sie personalisiert und ich bin dabei. Privatisiert, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Personalisiert. Danke. Ja. Ich freue mich da schon sehr drauf, die auszuarbeiten und zu gestalten, dich drüber gucken zu lassen und dann... Ja, machen wir das. Ja, also. Ich werde sie abschließend signieren lassen und dann hänge ich sie zu Hause auf. Das ist in Ordnung für mich. Wunderbar. Ja. Genau, das heißt, wir haben 2-mal Tippspiel gemacht. 2-mal habe ich deutlich gewonnen. Ich finde, so kann es weitergehen. Das nächste Tippspiel dann beim Herbstfestival im Grand Prix. Mit wem anders? Mit wem anders? Mit einem echten Experten, damit ich auch mal eine kleine Herausforderung bekomme. Gut, meine Lieben, wir haben sehr viel Wrestling gesehen. Wir haben recht viel über Wrestling geredet. Die West Side Stories wird es irgendwann nach dem ersten Shotgun-Show. Ja, die dann wird jetzt jeden Donnerstag wohl kommen. Das heißt, wir werden schauen wir mal, ob wir jetzt Donnerstag schon was sehen oder ob man noch eine. Aber müsste man ja eigentlich schon. Ich gehe mal davon aus, ja. Wir werden wahrscheinlich mal gucken, wie sich das inhaltlich dann so entwickelt, ob man jetzt direkt nach der ersten Folge schon drauf eingeht, ob wir vielleicht ein paar Folgen erstmal sammeln und dann drüber sprechen. Ob wir den Donnerstag dafür als Podcast-Tag halten. Ja, muss man echt gucken. Müssen wir mal schauen. Ja, das besprechen wir aber in Ruhe, jetzt nicht live im Stream. Ich sage danke an alle, die jetzt auch am Start waren über das ganze Wochenende. Eigentlich muss ich ja sagen, der größte positive Moment war es, die ganzen Nasen hier zu sehen über 3 Tage. Ich meine, reicht auch, gerade auf Markus habe ich gar keinen Bock mehr. Aber der Rest war echt in Ordnung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir sehen uns ja auch im Herbst alle wieder. Nicht alle natürlich, aber Gott sei Dank. Genau, das war auf jeden Fall auch sehr schön. Schön, mit dir hier dreimal noch quatschen zu können. Ja, es war auch eine sehr schöne Umgebung hier. Es hat Spaß gemacht, mal so kurz und knackig live direkt, also es ist natürlich sehr spät geworden und mit NXT dazwischen auch noch später. Aber es ist trotzdem ein schönes Event gewesen, schöne Möglichkeit, das hier mal zu machen und je nachdem, vielleicht könnte ich mir vorstellen, das nochmal zu machen. Gut, ich gebe dir die Hand, sage auch Danke zurück an alle, die hier mit in den Chat geschrieben haben. Ihr könnt ja mal gerne mir erklären, was man an Ahura so toll findet, wie ihr es Karat gesehen habt und so weiter und so fort. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt im Board schreiben, board.wrestling-infos.de, auf der Startseite unter die Showberichte oder bei YouTube in die Videos, wo ihr auch das VOD, vielleicht guckt ja der eine oder andere auch gerade VOD, dann könnt ihr direkt mal hier drunter posten und auch sonst Kommentare, Kritik, wie immer. Kommentare, ja, gerne gesehen, Kritik nicht so, aber wenn es sein muss, gelöscht, alles gut. Kritik wird gelöscht. Wunderbar, so ist es bei uns. Ich übergebe an dich noch an die letzten Worte und sage bis zum nächsten Mal. Ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesem kleinen Rahmen knackig über die Shows zu sprechen. Da sehen wir nochmal unseren YouTube-Link, entweder da hinten bei dir oder eben im Chat. Ach, da fliegt er doch. Da oben ist er, ich sehe ihn. Ja. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann im Laufe der nächsten Wochen, wenn wir das nächste Mal über Shotgun sprechen. Und das tun wir beim nächsten Mal auf der Westside.